Wir kennen die ästhetischen Aspekte des Wassers aus dem Berg, des reinen Quells, des klaren Gebirgsbaches und ähnlicher traditioneller Entwürfe, und wir kennen auch ihre naturphilosophisch-symbolischen Aspekte. Oberhalb des Dorfes, das wir uns für unsere Darstellung ausgewählt haben, liegt am Ende einer als technisches Meisterwerk berühmten Passstraße ein Stausee und ein Elektrizitätswerk. Das Wasser, das ursprünglich direkt ins Tal floss, wird zunächst in den Stausee geleitet, aus dem nun nach einem geradezu kartesischen Teilungsprinzip des technischen Raumes mehrerlei kommt. Zum einen Betriebsstoff der Turbinen, welcher dann gewissermaßen in ästhetischer Zweitverwertung als schönes Gebirgsflüsslein weiterfließt. Zum anderen Brauchwasser für Hotels, den Betrieb von Duschen, Whirlpools, Hallenbädern, das, diesmal in technischer Zweitverwertung, als Transportmittel für Schmutz und Fäkalien seinen Weg nimmt. Drittens elektrischer Strom, der die Skikarussells und Lifte bewegt, das Brauchwasser heizt und in Überlandleitungen zum nächsten Alpendorf geleitet wird. Auf dem Stausee finden Ruderregatten statt, Angelerlaubnisscheine werden verkauft, Hotels nehmen die Busse auf, man sitzt essend vor Panoramafenstern und nimmt teil an einem Geschehen, das als Landschaft, als ästhetischer Entwurf von Natur, als Naturschönheit oder Szenerie nur sehr oberflächlich bezeichnet wäre. Die vom Ästhetiktheoretiker Jan Assmann einmal geschilderte Lustfahrt eines ägyptischen Pharao, welcher speisend auf einem Floß, abwechselnd in Betrachtung der Landschaft und seiner nackten Ruderinnen versunken, den Nil hinabfährt, wäre für dieses Geschehen strukturell wohl erhellender als die traditionelle Reflexion ums Naturschöne, denn auch hier geht es offensichtlich um mehr, um ein Fest aus Essen, Begegnung, Panorama, Gletscherluft und Bratenduft, um eine Art der Fülle und des Gelungenseins, welche traditionelle Naturästhetik oder die Rede von Landschaft nur oberflächlich anritzen würde.